Moin Moin und hallo zu Vierecken 2.11er und jetzt kommt Plus, die erste Vierecken 2.11er Plus-Ausgabe mit mir und meinem Kupferstecher Patrick. Wie geht's dir? Ja, moin Chris, moin an alle Zuhörer und ja, wir wollen mal schauen, wie das jetzt aus dem Plus ein Ultra Plus wird. Ja, mal schauen. Ich bin ja gerade noch abgelenkt von der Pezzoni, Fragezeichen, dann lieber mit 10-Mann-Spielen-Seite. Das ist ich will das gar nicht groß ansprechen. Also das ist, also welche Vollidioten, weiß nicht, ob man denen irgendwie eine Plattform bieten soll, auch wenn es nur irgendwie jetzt hier ein paar Millionen sind, wie bei uns. Ja, also man sollte auf jeden Fall keine Beachtung schenken. Ich sag mal, das ist zu weit ausgeartet, wenn man sich auch vorstellt, was da alles passiert ist. Nee. Lass mal lieber zum... Über wichtige Sachen reden. M-Quali. Genau, über die Quali. Ich war ja am Stadion. Ja, Deutschland gegen... Warte. Gegen... Inseln. Färöer. Kennst du? Also irgendwas mit den Inseln kennen die, aber Färöer sagt mir gar nichts. Und da hatte ich kurz vor dem Anpfiff hatte ich ein schönes Gespräch an der Bierschlange in der AWD Arena mit einem Deutschland-Fan und zwei Färöerianern, die kamen gerade aus Dänemark, die leben in Dänemark und sind mal kurz rübergefahren nach Hannover, um das Spiel zu gucken und haben uns da ein bisschen unterhalten. Also das sind eigentlich sympathische, nette Insulaner, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben natürlich auch direkt gesagt, ja, also wenn wir hier einstellig vom Platz gehen, sind wir glücklich. Aber dass die dann da so ein Torwart hinten drin haben, das hätte ja keiner gedacht, ne? Ja, also aus sehr, sehr viele Chancen hatten die Deutschen gehabt, sehr, sehr viele gingen daneben, aber sehr, sehr viele wurden auch gehalten, ne? Ne? Das ist ja das große Negativding hier, dass die Deutschen irgendwie keine Tore schießen. Das war das große Problem bei der EM in diesem Jahr. Aber der Keeper war echt gut. Ich habe jetzt zwar den Namen nicht mehr auf der Kette, aber der war gut. Der hieß Gunnar Nielsen. Ja, Gunnar Nielsen, natürlich, ja. Das war. Also, der war wirklich super, mal ganz im Ernst. Nein, jetzt ehrlich, also du kannst ja bei so einem Spiel, wenn du da hinfährst, kannst ja wirklich nur hoffen, dass du, wenn du mal so ein paar drauf bekommst, dass du so wirklich so ein paar hältst, aber er hat schon unglaublich viele gehalten, vor allem so ein paar wirkliche Großchancen, wo ein Meter irgendwie nur zwischen Spieler, Ball und Torwart lagen und die hat er trotzdem gehalten, das war schon fantastisch. Und dass dann am Ende nur drei reingegangen sind, das war schon ganz, ganz große Leistung von denen. Ja, wenn wir kurz über das Spiel sprechen, also das war ja irgendwie Einbahnfußball par excellence, ne? Nur irgendwie das Ding wollte nicht reingehen. Der Götze, der hatte, als er das 1-0 gemacht hat, quasi noch die schwierigste Option, das Tor zu machen, ist da irgendwie schräg durch den 16er gerannt und dann irgendwie diagonal in die Ecke das Ding reingenetzt, aber ganz groß, ne, wie er das gemacht hat. Ja, war gut, ja. An einen vorbei, an einen anderen vorbei, dann hätte er schon schießen können, ne, nochmal an einen vorbei und dann schön einmal in die Ecke rein. Quer in die linke Ecke rein. Obwohl jetzt 90 Minuten überblickt, ist der Götze für mich, in meinen Augen und auch den von meinen Platznachbarn da im Stadion, der größte Wannabe-Fußballer im deutschen Fußball. Ja. Ey, er kommt irgendwie seitlich auf den 16er zugerannt, ja, an einem Affenzahn, das muss man ihm wirklich sagen, macht ein, zwei Übersteiger und rafft dann, da muss ja auch noch was danach passieren, nach den Übersteigern. Und dann spiele ich mal doch lieber nach hinten ab oder flanke nochmal auf einen anderen Flügel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also den Götze würde ich das nächste Mal nicht wiederbringen. Obwohl er das Tor gemacht hat. Also da würde ich lieber den Schürrle spielen lassen. Nein, sag das doch gar nicht, Mensch. Das war doch die perfekte Kombination hier. Götze, Reus und den guten Müller und Özil. Das war doch eine perfekte Kombination da. Also es war schon ganz gut, wie das... Es war diese eine Aktion, ja. Aber sonst über 90 Minuten war das für mich... Es ist ein Wannabe-Fußball. Also ja gut, also er ist natürlich... Ich sag mal, er ist so alt wie ich. Er ist 19. Oder ja. 19 oder 20, oder wie alt er geworden ist. Ich glaube, 20 ist er jetzt inzwischen schon. Sag mal, klar, da fühlt man sich doch, Mensch, wenn man sowas hinkriegt. Da wird man schon so ein bisschen geil auf den Erfolg, sag ich mal. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie da in der Nationalmannschaft spielen würde, ein Tor machen würde, in Alleingang das Tor machen würde, dann würde ich mich auch fühlen wie ein Like a Boss, würde man bei Facebook ein Bild posten. Ja. Also ich möchte jetzt hier keine Facebook-Gruppe starten, Götze, dann lieber mit 10 Mann spielen. Das würde ich jetzt nicht starten, aber also der Schürrle, der hat dann in der zweiten Halbzeit, genauso wie bei der EM, mal kurz da, ne, da hat er ja auch die Akzente eigentlich gesetzt. Also da würde ich lieber mit dem spielen. Aber sind junge Leute, irgendwie, es war das erste Pflichtspiel jetzt nach der EM und das wird sich schon noch finden. Jetzt am Dienstag gegen die Ösis, da wird das schon eine Nummer schwerer. Okay. Der Arnautovic hat ja schon wieder die Fresse aufgemacht, ne? Er möchte die Deutschen ärgern. Ah, bin ich mal gespannt, mal kurz da. Also. Ja, wobei so ein paar Sachen kann er tatsächlich da machen auch, ne? Wir sind ja in Österreich, ne? Wir sind in Österreich, sagt man. In Österreich. Wir sind in Österreich. Auf Österreich oder so, ne? Auf Österreich, sagt man. Das ist ja so ein Eiland auf so einem Berg. Ja. Ist ja abgesperrt auch. Das ist wie auf Schalke, ne? Das ist ja auch so abgesperrt. Eigentlich so ein paar Alkoholiker, die da eingezäunt werden. Nee, aber ich meine, Alaba ist verletzt und das ist ja eigentlich der Beste, ne? Na gut, aber dafür sind tatsächlich, wie viele Spieler? 9 Bundesligaspieler. Ja. Da im, ich weiß nicht, ob im Hauptkader oder, also im Haupt, in der Startelf oder generell nur so im Kader. Unter anderem Fuchs. Kannst du da auch mit reinnehmen. Großartig, ja. Abspieler, das ist schon ein ganz guter. Von Mainz hier, Ivancic. Ja. An Autor. Du hast irgendwie in einem Rap-Video mitgemacht, ne? Hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Worum ging's da? Um Musik. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Also, da wurde gesungen. Gerappt. Ja. Musst du schon auf die Feinheiten achten, wenn ich hier was erzähle? Da musst du auch schon aufpassen. Ja, ich muss mich ja noch einleben. Ich kenne dich ja noch nicht, Chris. Wer bist du? Ja. Ja, aber nochmal hier zu dem Deutschlandspiel. Da war ja das große Thema hier, dass das Stadion nicht ausverkauft war. Nur 33.000 Plätze. Das lag zum einen natürlich an der Begegnung Deutschland-Färöer, zum anderen jetzt gar nicht mal an der Hannover Klientel, dass irgendwie, weiß ich nicht, die was Besseres zu tun haben an einem Freitagabend. Es lag aber an dem Großteil, wie ich finde, an den Preisen. Ich hatte Glück. Ich hatte Plätze, die haben 25 Euro gekostet, die waren alle schon ausverkauft. Das waren schöne Plätze, die wollte ich unbedingt haben, habe ich bei eBay geguckt, 40 Euro, okay, machst du mal für ein Deutschlandspiel, bist du dabei. Aber ein Großteil der Karten haben von 60, 80, 90 Euro waren in dem Segment. Also ist schon vernünftig für so ein... Das ist doch krank für so eine Begegnung, ganz im Ernst. Auf jeden Fall, also ich weiß nicht... Ich war ja mal im Bernabeu gewesen, ja. Da hatten wir so ein Spiel von dem Real Madrid Castilla angeguckt. Dafür zahlt man dann nicht so viel, aber ich sag mal, die generellen Preise beim Bernabeu, vor allen Dingen im Bernabeu, ich sag mal, mit einem Stadion, wo du wirklich angrenzend an das Spielfeld sitzen kannst, wenn du, vor allen Dingen, weil das eher steil auch nach oben geht, wo du unglaublich gut siehst, da zahlt man schon so 100 Euro dazu. Und wo saßt du da? Mittelrang oder Oberrang? Schon so eher Mittelrang. Wenn Castilla spielt, wird er wohl nicht ausverkauft sein, das ist, ne? Nein, natürlich nicht. Da waren wirklich, das war auch nur so ein billiges 2B-Spiel. Also da gibt's ja die zweite Liga A und zweite Liga B und zweite Liga C. Und so ein billiges 2B-Spiel war das nur und dort durften wir da sitzen, ja, mit 3D-Zuschlag hätte dann nochmal 3 Euro mehr gekostet, ne? Richtig, also wenn du die Bälle anfassen wolltest, dann nochmal 3 Euro mehr. Plus 1,50 die 3D-Brille dann noch, naja, das summiert sich dann, ne? Auch sag mal, das sind die Preise von 100 Euro, wenn Madrid spielt, natürlich gerechtfertigt. Ich sag mal jetzt nicht unbedingt immer, aber 100 Euro, wenn du wirklich am Spielfeld dran sitzen willst, ist das schon okay. Aber ich sag mal, in Hannover 90 Euro. Ja. Würde ich es machen? Nein. Ja, du sowieso. Du bist ja auch ein Verrückter, ne? Du bist ja ein Verrückter. Ich zahle ja auch 130 Euro, um zum Wrestling zu gehen. Aber das ist ein anderes. Wo? Ja, das ist so ein... Das ist doch dieses Catching, ne? Was für Feld ist das doch, ne? TV-Total-Event ist das. Ach so, ja. Nee, das, ja, TV, das ist in einer Felddienst-Arena, ne? Ja, genau, das TV-Total-Wrestling. Ja, da freue ich mich schon auf das Main-Event. Peter Ludolf gegen... habe ich vergessen. Gegen Elton, genau. aber dafür kann man schon mal 130 Euro ausgeben. Das klappt schon. TV-Total-Wrestling-Main-Event Peter Ludolf gegen Elton. Ja. Da würde ich aber auch 130 Euro für ausgeben. Ja gut, aber man kennt ja noch nicht den Main Event, bevor man da reingeht. Das gibt ja erstmal ein richtiges Turnier, gibt's ja da. Ja. Ist das ein Turmoil-Match, ne? Da können wir ja demnächst bei Vierecken 2L irgendwie so eine Spezialausgabe machen mit Plus. Oder Randgruppensportarten. Irgendwie Sportarten, die nur von komischen Menschen geguckt werden, die irgendwie psychische Probleme aufweisen können. Das kann ja kein Wrestling sein. Das geht ja nicht. Kann kein Wrestling sein? Nein, das geht nicht. Das werden nur für vernünftige Menschen gucken, das nur. Ich wollte jetzt einen galanten Shoot machen gegen einen Podcast, aber dann lasse ich das. Nein. Dann lasse ich das. Ich gucke ja auch. Guckst ja auch. Ich gucke das auch. Ich gucke ja auch so, wie Menschen sich halbnackt über einen Boden. Das gucke ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Hast du noch irgendwelche Facts zum Deutschland gegen Färöer-Spiel? Ich meine, es war natürlich eine Pflichtaufgabe, ja, mit 3-0. Na klar, Özil, Doppelpack, ne? Ja. Mit seinem Tor 10 und 11 oder 9 und 10, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat er sein 10. Tor gemacht für die... Podolskis 100. Spiel, ne? Und Podolskis 100. Ja, Spiel. Ja, da haben sie ihm vorher groß gehuldigt, ja, vor der Partie. 75. Minute kommt er erst rein. Also ja, da haben sie gesagt, ja, Podolski macht heute sein 100. Spiel. Da habe ich mir gedacht, ey, das spielt doch gar nicht von Anfang an. Woher? Das ist doch gescriptet. Jetzt merke ich es erst, Ray. Jetzt merke ich es erst. Fußball ist auch nur Fake. Ist alles geplant, ist, ne? Ist geplant, ja. Ich meine, woher wissen sie denn vorm Spiel, dass Podolski eingewechselt? Ich meine, wenn sie 3-0 hinten liegen, dann würde ich ja eher Peter Lulosch nochmal reinschicken. Nee, aber... Was sagst du zu den Schiedsrichterleistungen? Du warst ja vor Ort, konntest ja den Schiedsrichter verfolgen. Mhm. Was sagst du zu denen? Hat er gut gemacht? Ist mir gar nicht groß ist aufgefallen. Er hat viel laufen lassen, ist mir das Einzige, was mir aufgefallen ist, oder? Zwei gelbe Karten sehe ich gerade. Also Philipp Lahm einmal und... Ja, die war zurecht. Die war zurecht. Da war er ein bisschen zu spät dran. Ja. Und in der 4. Minute gab es für die anderen Baldvinson gab es... Ja, für den Baldvinson. Ne, das, gelbe Karte. Das war auch zurecht. Ja, kann man so sagen. Ja, aber wo du gerade Özil angesprochen hast, ich habe ihm ja, wenn ich im Stadion bin, dann mache ich mir immer den Spaß und guck mir so, wie gegen Menu, Hannover gegen Menu, habe ich mir Rooney immer mal so 1-2 Minuten nur angeguckt, nur ihn. Und da merkst du schon, dass die auf einem anderen Level agieren wie der Rest der Truppe. Also ich glaube, der Özil, das ist ein Schlüsselspieler, der uns dann auch bei der WM 2014 viel Spaß bereiten kann. Und du bist ja der große Madrid-Fan und ich sehe jetzt nicht so, dass der Modric da irgendwie der Platzhirsch auf der 10 ist. Ja, noch nicht, ne? Noch nicht, aber man wird es sehen. Vor allen Dingen. Hättest du lieber Modric auf der 10? Ist schwierig zu sagen. Also man muss den Ausgleich schaffen, ne? Ob man jetzt Özil natürlich als Topspieler da, jetzt der sich top etabliert hat jetzt schon bei Madrid, ob man den jetzt diesen Platz wegnimmt, weiß ich nicht, ob das so gerecht wäre. Also ich würde schon Özil natürlich gerne sehen. Ist ein Deutscher oder ein Türke. Sagen, ja. Aber ist auf jeden Fall, ich sag mal, so ein Landsmann von uns irgendwie und da freut es mich natürlich, wenn Khedira und wenn Özil da stehen. Aber ich sag mal, auch ein Modric kann das ganz gut. Er hat sich halt eben noch nicht etabliert. Es gab ja erst einen Spielmensch. Ja. Aus welchem Land kommt Modric eigentlich? Weiß man Modric ist ein Kroate. Hat er gespielt? Hat Kroatien gespielt? Ob Kroatien gespielt hat? Ja. Die haben auch gewonnen. Ja. Ich sehe jetzt hier nur 3 Punkte Kroatien und ein Spiel. Das muss reichen als Information. Das sehe ich auch, aber wir könnten mal gleich so im Nebenbei mal rausfinden, wie die gespielt haben. Ja, ich... Ja. 1-0 gegen Mazedonien. Ah, 1-0 gegen Mazedonien. Ganz interessant. Ach stimmt, da habe ich sogar die Zusammenfassung gesehen und da hat auch Mandzukic mitgespielt. durchaus. Der hat mitgespielt. Ja, haben auch ein paar schöne Stafetten da gezeigt, aber ich habe ja generell von den ganzen Partien nur die Zusammenfassung gesehen. Mhm. War es das von Deutschland? Ja. Nochmal? Ob es das war von Deutschland, von diesem Spiel? Ja, denke mal, ne? Also wir haben überzogene Ticketpreise, habe ich erwähnt, wenn ich jetzt mal kurz hier auf mein Skript gucke, denn was hier mir Paul Levesque geschrieben hat. Ja, also es war kein Knaller, sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe da immer einen Verrückten gesehen im Fernsehen, der da so komisch mit so einer Fahne rumgeweht hat und mit nacktem Oberkörper da stand. Warst du das? Nee, ich war der mit nacktem Unterkörper. Ah, okay, den konnte man leider nicht sehen, weil da die Zuschauer davor waren. Also natürlich umsonst, ganz umsonst. Ja. Nee, das war ich leider nicht. Nee, aber die Stimmung war ganz schön. Die hatten ja auch so eine Choreografie gemacht vor dem Spiel. Und ja, war eine klasse Atmosphäre. Man kann ja auch, wenn man mal wirklich gute Musik hören will, also wirklich einen guten Sänger als solches hören will, dann kann man mal auf meinen Audioboo-Account gehen, Chris Enigma. Mhm. Da kann man mal drauf gehen, da kann man sich den letzten Audioboo anhören, da singe ich die Nationalhymne mit. Man muss dazu sagen, bitte? Wir können das ja in den sogenannten Shownotes mit reinposten. Das kann man auch machen, ja. Ich hatte da schon 1 Liter Desperado drin und 0,5 Liter Normalbier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich trinke ja keinen Alkohol. Du trinkst keinen Alkohol, ne? Ja. Nee, aber ich finde, diesen Alkohol-Einfluss hat man in dieser Performance gar nicht gemerkt. Aber es war schon eine reine Meisterleistung wahrscheinlich. Es war eine reine Meisterleistung, ne? Und ich habe ja während der Hymne habe ich ja auch immer gesungen und dann auch mal ein bisschen geredet und da habe ich neben mir, da war halt ein Fremder, der hat mir immer mit dem Ellbogen so einen reingegeben, dass ich mal bitte ruhig sein soll. Und dann habe ich wieder gesungen Und habe ich wieder geredet, dann habe ich wieder Ellbogenstöße gespürt. Also, ich weiß nicht, der war ein patriotistischer Mensch anscheinend. Hm. Ja, du Mensch, also ich denke mal, wir werden gespannt sein auf Österreich. Also, das ist auch ein Spiel, was ich mir durchaus live angucken werde. Mhm. Und ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt, wenn es jetzt natürlich wieder so aussieht wie gegen Färöer, zigtausend Chancen, aber wir machen vielleicht nur ein, zwei, drei Reihen. Ja, das ist doch wirklich ein Sturmproblem, oder? Ja, es sieht so in der Form nicht schön aus, ne? Also es kommen ja die Tore. Wir sind ja zufrieden dann letztendlich. 3-0 steht als Ergebnis am Ende auf dem Quali-Plan. Ich sag mal, wir müssen ja Erster werden. Ich fand die Option, dass du Podolski nicht als linken offensiven Flügelspieler einsetzt, sondern als Stoßspitze, fand ich gar nicht so schlecht. Ja, er kam irgendwie. Ja, aber eine Viertelstunde vor Schluss kam er rein, ne? Ja, Viertelstunde, deswegen, das ist ja auch nicht. Die Luft war auch schon relativ raus aus dem Spiel und er hat da wirklich geackert und das sehe ich eigentlich als dritte Option jetzt, ne? Zu Gomez und zu Klose. Da vielleicht den Podolski, der ja auch in einer guten Verfassung ist, ne? In der Premier League hat er überragend gespielt. Und ist ja, immer die Frage, ansonsten. Ich weiß nicht, ob er muss sich auch ein bisschen umgewöhnen bei der ganzen Geschichte. Ne, er ist jetzt auf der Insel, oben auf der Insel und wenn halt. Auf der Insel gibt's, ne? Was? Ja, unten auf der Insel, da ist er auch. Vor allen Dingen, er muss ja jetzt immer rüberkommen, ne? Ähnlich wie Özil. Bei Özil klappt das an sich ganz gut. Er spielt ja auch ganz souverän, sag ich mal, ne? Ja. Özil, aber ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie das mit Podolski dann läuft. Also wenn wir halt eben öfters mal irgendwie mitten in der Woche irgendwelche Spiele haben oder sowas ähnliches mit der Nationalelf, dann muss er halt eben kurz rüberhuschen und dann halt er vielleicht danach die Woche mit Arsenal irgendwie in Osteuropa irgendwie so ein Champions League Spiel oder so. Ja. Das könnte dann schon irgendwie auch für ihn ein bisschen komisch werden, ne? Ja. Er kennt's ja nicht. Er war ja in Köln nur und in München. Das war vielleicht die weiteste Entfernung, die er von zu Hause weg war, sag ich mal. Ja. Ja. Und da muss man halt eben schauen, ne? Aber sonst gefällt mir das an sich nicht so, wie das im Sturm läuft, aber wir werden sehen. Nee, es fehlen halt die Alternativen, ne? Also ich wüsste da jetzt auch keinen. Vielleicht Schürrle als Stoßstürmer? Er ist ja ein Bombenschuss, der Junge, ne? Also Schüler auf jeden Fall, aber ob der jetzt wirklich geeignet ist als Stoßstürmer, ja. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, da können wir ja eigentlich schon so rüberhuschen und so ein bisschen einmal kurz das andere Spiel der Gruppe C beleuchten oder einmal uns angucken, sag ich mal. Das ist wirklich schön, ja. Irland gegen Kasachstan. Ah. Ich habe es mir ja zusammengefasst angeguckt und wenn man da sieht, dass Irland nur 2-1 gegen Kasachstan gewonnen hat, es hätte auch ein 3-0, sagen wir mal, sein können und dann wäre Irland sogar vor uns gewesen. In der Gruppe. Ja. Aber wenn es am Ende an den Toren liegt, dann wäre es auch bitter, ne? Trapattoni ist ja noch Trainer, glaube ich, bei den Iren, ne? Mhm, das kann so sein. Das kann so sein, ne? Also ist kaum aufgefallen. Ich habe mir das ja auch nur zusammengefasst angeguckt, aber ist kaum aufgefallen. Ja. Hat nicht rumgeguckt. Also, die Gruppe ist sowieso sehr einfach, ne? Dürfte man so meinen, aber wie gesagt, wenn es am Ende daran liegt, dass wir zu wenig Tore schießen und dass vielleicht irgendwie die Iren oder so doch dann am Ende. Naja, ich glaube, die sehe ich die Schweden noch ein bisschen vor, oder? Mit Ibrahimovic da. Die haben ja auch gut jetzt vor ein paar Wochen gegen Brasilien gespielt, haben da auch relativ deutlich verloren, ich glaube 2 oder 3-0, aber sie haben gut mitgehalten. Aber nur 3-0, ne? Nur 2 oder 3-0. Ja, sie haben gut gegengehalten, aber dann am Ende dann kommt da so ein Pato daher und so ein Neymar, die sind dann halt schon eine Nummer besser und ganz. Ja, die müssen jetzt gegen Kasachstan, die Schweden und am 11. September. Aber die haben natürlich ähnlich wie Österreich jetzt den Vorteil, kein Spiel jetzt gehabt an diesem Spieltag, sodass jetzt die Österreicher sich voll und ganz auf das Deutschlandspiel konzentrieren konnten und da bin ich gespannt, wie das dann halt eben klappt, wenn die von Anfang an irgendwie richtig Druck machen. Vielleicht doch einen Treffer erzielen, wie wir damit klarkommen, ne? Wird schon. Also meinst du, dass das Irland anstatt der Österreicher da die dritte Kraft in der Gruppe ist? Ja, durchaus. Also ich sag sogar, Schweden ist gar nicht für mich eine Kraft. Also wenn dann Irland und Österreich, da sage ich. Irland und Österreich? Ach wirklich? Und die Schweden nicht? Na, weiß nicht. Also ich habe sie dann vielleicht zu wenig auch geguckt oder zu wenig gesehen so. Sie sind mir nämlich aufgefallen. Und nur so ein Ibrahimovic und so, das ist ja dann auch nicht so das Wahre. Naja, ja. Gut. Wollen wir dann mal über den Tellerrand der Gruppe C blicken und mal gucken, was die anderen. Also das Topspiel, ne? Das Topspiel? Was war denn das Topspiel? Also man kann es ja so sehen als Niederlande-Türkei, ne? Ja, da, das war ja schon irgendwie am das war schon früher, kann das sein, weil da habe ich am Freitag noch auf der Arbeit mit dem einen oder anderen türkischen Gastarbeiter geredet und die waren begeistert, wie die Türken gespielt haben. Also es war wohl relativ knapp. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber es war ein klares 2-0 von Niederlande. Reines klares, ne? Ja, aber nicht so ganz klares. Also letztendlich vom Ergebnis her klingt ja 2-0 ganz gut. Aber so zwischendurch hätte man schon gedacht, vor allen Dingen als spanischer Schiedsrichter, ganz bitter, für die Niederländer, sage ich mal. Mhm. Und ich sag mal, so ein Van Persie hat natürlich überragend gespielt bei den Niederländern. Ein tolles Tor, ne? Ein tolles Kopfballtor gemacht. Der kann wirklich alles, der Junge. War gut. Und aber bei den Türken, ich sag mal, so ein Altintop, der hat sich ins Zeug gelegt. Also den haben wir ja in der letzten Sendung hochgelobt, dass der gewechselt ist nach Galatasaray. Dort jetzt der Anführer wird der Gruppe und jetzt auch bei den Türken. Er spielt nicht schlecht, muss man sagen. Sonst kenne ich die Namen alle nicht. Also es gibt noch einen Torun, den könnte man Tunay Torun. Tunay Torun, natürlich. Den könnte man noch kennen, aber sonst ist das ja eher eine unbekannte Mannschaft. Nur halt eben so von der Stärke der Türken kennt man, weiß man Bescheid. Kennen auch, glaube ich, die Deutschen, ne? Hatten wir da nicht mal ein Spiel, was ein bisschen... Gegen die Türken haben wir mal klar gewonnen, Gott sei Dank. Haben wir mal klar gewonnen. Ah, ja, okay. Bei der Euro 2008. Ja. Wo der Strom ausgefallen ist in Österreich. Weißt du das noch? Oder in einem Stadion? Nein. Nee. Aber erzähl es mir. Ganz witzig. Und zwar ist bei der Euro 2008 in Österreich und der Schweiz gegen Deutschland, gegen die Türkei. Das war ein heftiges Match. Das war eine richtige Schlacht. Da ist im Stadion und im Umfeld das Strom ausgefallen. Sprich, das Bild war weg. Ja, sowas kann ich. Ja, und dann kam noch der Kommentar von Bellariti, war noch da. Ja. Das war ja das Pech gerade in der Situation. Andersrum wäre ja super gewesen. Und dann bin ich auf dem Balkon bei mir und links unter mir wohnen Türken. Und da habe ich runtergebrüllt, ob bei denen das Bild noch geht. Weil die gucken, haben das auf Türkisch geguckt. Und da haben sie gesagt, nee, auch aus. Ja, dann war uns klar. Warum möchtest du einen Döner haben? Bitte? Möchtest du einen Döner haben? Nee, das wurden wir nicht gefragt. Also, Keiner. Ja. Nee, das sind aber auch, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, sind nette. Es ist eine kämpferische Truppe, muss man sagen, ne, die Türken. Die Türken, das ist ein nettes. Generell alle Türken, also jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, nur es sind halt eben auch. Ja, die Türken, die türkische Nationalmannschaft, ich sag nur gegen dieses Schweiz-Spiel vor 4-5 Jahren, wo es da irgendwie Mord und Totschlag gab. Ja, lässt sich streiten, ne, aber sonst, naja, sind halt also Türken. Sie haben auf jeden Fall gegen die Türkei, gegen die Niederlande, Entschuldigung, gut gekontert und am Ende kam kein Tor bei raus, aber 1-0 von Van Persie und dann erst das 2-0 in der Nachspielzeit. Unterm Strich natürlich für die Niederlande ein gutes Ergebnis, aber hätte auch anders ausgehen können. Ja, da kann ich übrigens schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ich werde mit einem sehr guten türkischen Kumpel, dem guten Benny, werde ich einen kleinen Sonderpodcast machen, eine halbe Stunde oder so. Und da reden wir über das Thema diese Integrationsgeschichte, ne? Welcher türkische deutsch-türkische Spieler für welches Land spielen sollte und wie das da in den familiären Strukturen und so abläuft. Ist ja auch ein Thema, ne? Ist ja auch ein großes Thema. Ich finde, ist ein reines großes Thema und auch interessant, wie ich finde. Ja, bei der Nationalelf sind ja, ich finde deswegen, ich habe dir ja erzählt bevor wir hier überhaupt irgendwas geplant hatten, hatte ich dir erzählt, dass ich so Nationalelf und sowas ähnliches nicht so ganz affin bin, sag ich mal. Gucke ich auch nicht ganz so gerne, weil eben so viel ja nicht mehr unbedingt rein deutsch ist. Ne? Also es ist ja viel. Ich habe nichts gegen Ausländer, ne, bei dir. Nein, hör mal zu. Also ich habe nichts gegen Ausländer. Das ist auf keinen Fall was gegen Ausländer. Aber ich sag mal, wenn man wirklich 80% der Mannschaft aus ausländische Herkunft irgendwie kommen, weiß ich nicht, ob das dann noch so eine DFB-Elf ist. Also ja, es sind ja, wie man so schön sagt, Fußballdeutsche, ne? Die haben ja hier das deutsche Ausbildungssystem genossen und ja, ich habe auch so viele ausländische, persische und türkische Freunde speziell. Also ja, klar. An sich nicht verkehrt. Ja, genau, und wo wir nochmal, weil ich nochmal kurz zurück zu dem Thema, wenn wir diesen kleinen Sonderpodcast machen, da sind wir halt drauf gekommen, als wir eine hitzige Diskussion über das Thema Hakan, jetzt habe ich richtig die Aussprache auch gelernt, ich habe es aber jetzt vergessen, Kai Çalhanoğlu, der vom KSC, der zum HSV nächstes Jahr wechselt. Hakan Çalhanoğlu, sagt der deutsche Doofkopf. Und da über so welche Geschichten werden wir sprechen, weil bei ihm ist ja auch noch nicht klar, für welche Nationalmannschaft spielt. Er hat ich glaube, die türkischen Jugendmannschaften durchgegangen, aber aktuell tendiert er, glaube ich, eher für die deutsche A-Nationalmannschaft. Und das ist ja sehr brisant, so ein Thema, ne? Mhm, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Anders wie Emre Can vom FC Bayern München, der hat alle deutschen Jugendmannschaften als Kapitän sogar gespielt und will wohl auch für die deutsche Nationalmannschaft dann mal irgendwann spielen. Also das ist, finde ich, ein interessantes Thema und der Junge kennt sich unfassbar aus und ist also wie so auch ein toller Typ, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Der ist nur leider gerade im Urlaub und deswegen ist es gerade ein bisschen schlecht. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Also wir gehen jetzt nicht alle Spiele durch, müssen wir kurz sagen, nur die Highlights. Es gab hier noch ein paar Highlights, sag ich mal, wenn man sich vom Ergebnis her Luxemburg gegen Portugal, da stellt man sich ja eigentlich einen Portugal-Sieg in Höhe von... Du hast die Zusammenfassung gesehen, ne? Ich habe nur die Zusammenfassung auf Lux-TV. ZDF Mediathek. Oh. Nannte sich das Ganze. Ja, natürlich. Und man muss sagen, bei Luxemburg, Portugal stellt man sich eigentlich was vor? Ein 3-0, 4-0 für Portugal? Mindestens, ne? Es war aber ein reines 1-2 nur, ne? Ein reines 1-2. Cristiano, sieht es bitter aus, oder wie? Nein, also, ja, richtig. Also, Cristiano hat jetzt nicht mehr so lustvoll gespielt da in der Elf. Jetzt meine Frage, hat er ein Tor geschossen? Ja. Hat er sich gefreut? Nein. Oh, das ist doch, der Junge ist unzufrieden. Was machen wir denn da? Er hatte keinen Bock. Er hat das ganze Spiel nur so ein bisschen, ja, hin und her gespielt. Er stand mehr oder weniger immer im Abseits. Also, er hat sich gar nicht richtig bemüht, irgendwie aus dem Abseits rauszukommen. Und dann gab es ja das 1-0 für Luxemburg von einem ehemaligen Portugiesen. Hm. Jetzt habe ich den Namen verloren. Hast du verloren, ne? Ja, den Namen habe ich leider verloren. Aber auch Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ne? Das ist doch mein Name verliert. Das Catchen, glaube ich, auch noch. Aber sonst, das sind ja... Ist Wahnsinn, ne? Der hat das Tor gemacht oder was für die Luxemburger? Richtig, er hat das Tor für die Luxemburger gemacht. Und den Cristiano Ronaldo konnte das Ganze dann wieder ausgleichen. Und ich weiß nicht, wer dann in Führung hat. Ich glaube, Postiga. Helda Postiga, falls man ihn kennt. Glaube ich nicht. Natürlich kenne ich den. Ja? Super. Ja. Also Helda Postiga konnte dann den Führungstreffer machen. Und dann am Ende natürlich auch wieder wie bei Niederlande gegen Türkei, oder Holland gegen Türkei, wie man auch sagen kann. Ich sag mal, an sich 3 Punkte, her damit und bis zum nächsten Spiel, sage ich mal. Ne? Aber so das Spiel an sich, ein nachdenklicher Cristiano Ronaldo stand auf dem Platz. Ein nachdenklicher. Ich habe dann noch eine Partie gesehen, also natürlich nur eine Zusammenfassung. Argentinien gegen Paraguay. Hm? Auf dem Blatt eine schöne Partie. Paraguay immer unangenehm. Ich frag dich, ist Messi gestorben? Ob er gestorben ist? Ja. Warum? Habe ich nicht mitgekriegt? Nee. Nein? Okay. Ja. So, halt, war ein Attentat geplant oder was? Weiß ich nicht. Also ich hätte es... Was erzählst du denn hier für Geschichten? Ist ja Messi. Spielt ja bei Barcelona. Also. Ach, deswegen. Daher weht der Wind. Aha. Ha. Wie war denn das Spiel so an sich? Du bist ja fast so schlimm wie diese Pezzoni-Leute. Ruf doch mal bei Jürgen Domian an, du Penner. Nee, Messi hat wirklich eine großartige Performance abgeliefert. Er hat, das 1-0 war von Angel Di Maria. Sollte dir ein Begriff sein, ne? Ah, natürlich. Ja. Und auch das Paraguay hat verkürzt auf 1-1 oder ausgeglichen. Haben dann aber die Rechnung ohne eurem Superstar-Stürmer Higuain gemacht. Der hat dann ein schönes Tor gemacht von 2-1. Aber dann war die Stunde geschlagen für Lionel Messi, der irgendwie aus 35 Metern oder 38 Metern in der zweiten Halbzeit einen Freistoß schießt, wo eigentlich 99% jeder anderen Fußballer reinflankt oder irgendwas macht, aber nicht aufs Tor schießt. Aber Messi, ne, schießt aufs Tor, unhaltbar, aus 35 Metern, unfassbar. Also langsam kommt er wohl auch in der Nationalmannschaft an, was ja immer so sein großes Problem war. Bei Barcelona war er immer großartig, ne, aber in der Nati, ja, da ist es dann immer das große Problem gewesen, dass er da nicht so richtig aufgeblüht ist. Aber sie haben eine starke Mannschaft, ne, mit eben Di Maria und Higuain, das sind ja schon gute Männer. Ja, also ich glaube, Gago, der hat ja auch mal bei euch gespielt, ne? Durchaus, ja, Gago. Ja. Der ist jetzt gewechselt von uns zu Valencia. Oh, schön. Also der hat jetzt ja kaum ist mehr... Ist ja unser Gegner vom FC Bayern München in der Champions-League-Qualifikation. Also der hat kaum mehr gespielt bei Madrid und war irgendwie auch ausgeliehen gewesen zu, ich glaube sogar zu den angesprochenen Türken Galatasaray. Mhm. Der ist halt eben wiedergekommen zu dieser Saison, jetzt für ein paar Wochen, sage ich mal, und dann ist er jetzt komplett endgültig verkauft worden nach Valencia. Weil er kaum, findet er keinen Platz mehr. Der ist ja auch zu alt, Gago, ne? Der ist alt, ja, ist der alt? Der ist etwas älter schon. Also er ist zu alt für das Spiel Madrid, ne? Madrid ist ja jetzt, können wir vielleicht demnächst mal wieder besprechen, aber ja. Sind die junge Mannschaft jetzt immer mehr, ne? Naja, klar, obwohl da Essien ja wieder den Schnitt ein bisschen nach oben hebt. Ne? Der ist ja, glaube ich, auch schon an die 30, ne? Oder? Oder vertue ich mich da? Das weiß ich nicht. Also ich 28 ist er bestimmt schon. Ich weiß nur, er ist ein bisschen älter und natürlich ein Casillas oder so, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sag ich mal, ne? Aber durchaus so an sich eine junge Mannschaft. Und da passt halt eben so ein Gago nicht mehr rein. Nicht mehr wirklich. Ja. Hätten wir das auch, dann habe ich noch die Partie, für mich den Knaller, nicht von der Ansetzung her, sondern vom Ergebnis her, Italien gegen Bulgarien, 2-2. Nur ein 2-2, ne? Das geht ja gut los, ne, Patrick? Sag mal was dazu. Hast du, also ich habe es mir auch nur in der Zusammenfassung angeguckt, wie eigentlich jedes Spiel. Ich habe auch die Zusammenfassung gesehen und das war nicht ausgeglichen, würde ich nicht sagen, sondern die Bulgaren haben da wirklich Gas gegeben und teilweise über einige Strecken, was man so gesehen hat, auch die überlegene Mannschaft, also das kann ja nicht sein, ne? Spielerischen die Italiener natürlich nicht mehr so, wie sie es vor 10, 15 Jahren waren, dieses hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott. Nee, sie spielen ja inzwischen auch richtig mit, sie spielen ja richtig Fußball inzwischen. Mhm. Aber das lag anscheinend den Bulgaren und ja, am Ende kam ein gerechtes 2-2 aus. Also wie gefällt dir der Doppeltorschütze für Italien, Pablo Osvaldo? Wird ja als Nachfolger von Filippo Inzaghi da gehalten, ne? Ja, das soll der neue Inzaghi sein. Wo spielt denn der? Ich habe von denen gar nicht so richtig auf dem Radar. Er war ja Doppeltorschütze. Ich denke mal, er hat seine Position da vorne im Sturm gefunden, ne? Wo spielt der? Nee, bei welchem Club der spielt, das müsste man natürlich. Oh, in welchem Club der spielt, müsste man schnell Google zur Hilfe nehmen. Müssen wir mal kurz gucken, aber wir können ja mal weitersprechen. Also ich sag mal, also Doppeltorschütze und dann halt eben als Nachfolger von Inzaghi. Inzaghi ist ja auch ein Alter, ne? Inzaghi ist ein Urgestein, ja. Hat er mitgespielt? Nein. Nein, also deswegen hat ja er gespielt, ja, der gute Osvaldo. Spielt er überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Tipo, ne? Also vor allen Dingen, der heißt Pablo Daniel Osvaldo, spielt derzeit beim AS Rom. Schön, ja. Ja, kann man sich entwickeln, sag ich mal, ne? Absolut, ja, absolut, absolut. Am AS Rom. Ja, also Italiener vielleicht nur mit Startschwierigkeiten. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie die WM-Qualifikation irgendwie in Gefahr ist. Wobei es ja immer, gerade bei dieser WM-Geschichte, immer wieder Clubs gibt, die auf der Strecke bleiben, ne? Das sind ja dann immer diese schönen Mannschaften wie Togo dabei, Costa Rica oder was weiß ich, ne? Nichts gegen diese Länder, aber die gehören im Prinzip da nicht her. Natürlich müssen sich aus Afrika und Ozeanien etc. Mannschaften qualifizieren, aber die nehmen natürlich dann den besseren Mannschaften die Plätze weg. Das hast du bei der Europameisterschaft nicht. Und ja, also es werden wieder welche auf der Strecke bleiben. In unserer Gruppe können wir nur Erster werden. Es muss ein erster Platz her. Ja, das werden wir auch. Also für mich sind die Österreicher und die Schweden eklig, aber ganz klar zu schlagen. Aber nee, ich glaube jetzt nicht, dass Italien hier irgendwie hängen bleibt. Also ich muss mir jetzt nochmal die Gruppe angucken. Ja, ist nicht die Hammergruppe, ne? Ich weiß nicht, in welcher. Ja, das ist natürlich so eine Frage. Ne? Es sind so viele Gruppen. In der Gruppe B sind sie drin, soweit ich das jetzt gesehen habe, ne? Die guten Italiener. Armenien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark und Malta. Ja. Noch ja, zusammen dann zu Italien. Es ist ja nicht das Wahre, ne? Also ich sag mal, Armenien waren die einzigen, die konnten einen Sieg erringen gegen, lass mich jetzt lügen, gegen Malta. Ist jetzt auch nicht die Ansetzung, ne? Die man. Das ist natürlich auch eine Kracherbegegnung, ne? Ja, ich denke mal, für Armenien war schon eine Kracherbegegnung, ne? Nach Malta zu reisen und dort zu gewinnen. Naja, das stimmt natürlich. Das wird aber wahrscheinlich auch der einzigste Sieg sein. Ja, wahrscheinlich. Vor allem mit 1-0 nur. Kann man nicht viel sagen, aber ich sag mal, Italien gegen solche Mannschaften wie Tschechien und Dänemark könnte man vielleicht noch ein bisschen, ist sowas ähnliches wie Deutschland gegen Österreich und Deutschland gegen Schweden, wo man sagt, ein Sieg muss her, aber vielleicht wird es ein bisschen schwieriger. Ja, Tschechien ist auch mal so eine Wundertüte, da sagt man ja immer, also gerade 2004, wo sie gerade ihre goldene Generation hatten, oh, die können was reißen, die können den Cup holen. Na, ja. So weit würde ich jetzt nicht mehr gehen, aber es ist so ähnlich, also es ist wirklich vergleichbar, ne? Oder? Wie würdest du das sehen? Also wenn Deutschland jetzt gegen Österreich oder Schweden spielt, haben wir jetzt darüber gesprochen, sagen wir ja. Ja, wobei ich Schweden stärker als Tschechien sehe, aber Dänemark wissen Schweden, wir natürlich am allerbesten aus der Europameisterschaft noch, dass die wirklich unangenehm sind. Ja, deswegen. Also da, und vor allem jetzt Italien gegen Bulgarien gestolpert, müssen wir schauen, ne? Also ich denke mal, Italien wird da durchkommen. Ich denke auch, ja. Zweiter Dänemark. Dann habe ich noch die Begegnung mal ganz, ganz über den großen Teich geguckt. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Jamaika. Heimspiel für die Amis haben sie 1-2 verloren. Der gute Jürgen Klinsmann hat sich da schon irgendwie ein bisschen echauffiert, dass es irgendwie ein Ausrutscher war oder so. Oder das passiert nie wieder und das kann doch mal passieren. Aber ey, Alter, du musst, der Staat muss sitzen in so einer Gruppenphase. Also die läuft ja schon ein bisschen länger, glaube ich, da. Ne? Nee, das läuft ja schon ultra lange, das Ganze da. Ne? Das ist ja auch ein komplett verrücktes Spielsystem, aber, was die da machen. Aber erst jetzt bekommen wir das ja so in unseren Radios, ne, wir Europäer, dass da auch noch irgendwie eine Qualifikation gespielt wird. Aber darf nicht passieren. Seit 12 Jahren haben sie gegen die Jamaikaner, oder seit 12 Spielen haben sie gegen die Jamaikaner nicht verloren. Und jetzt mit Clean sie. Uiuiui. Das ist bitter, ne? Bitter. Man muss ja sagen, die Gruppe, da ist ja nur 3 Gruppen sind das ja nur in Nord- und Mittelamerika, so ist das ja aufgeteilt. Ja. Und dort spielen die, haben die ja schon 3 Spiele hinter sich gebracht. Und da ist die USA aktuell auf Platz 3 mit 4 Punkten und Jamaika auf Platz 1 mit 7 Punkten. Dazwischen sind noch Guatemala und an letzter Stelle Antigua und Barbuda. Das sind, glaube ich, die Barbados-Inseln. Dort, wo das Dreieck hier, das Bermuda-Dreieck auch irgendwo ist da. Ja, das Bermuda-Dreieck. Das wäre es doch mal, wenn die bei der WM sind, oder? Ja, das wäre geil. Aber ich glaube, das passiert da nicht. Vor allem, die haben ja unglaublich viele Spiele da. Ne? Das ist ja, wie gesagt, nur 3 Gruppen und die spielen, glaube ich, jeweils immer 4 oder 5 Mal gegeneinander, damit die irgendwie eigenermaßen vernünftige Punkte da zustande bringen. Ja. Und jetzt gibt's ja schon direkt am Dienstag die Revanche, Jamaika gegen USA. Ja, spannend. Nur dann halt eben in Jamaika, ne? Wird halt eben. Vielleicht kommt ja auch Usain Bolt und läuft da. Ja, Usain Bolt, da sagst du ein schönes Thema. Der soll ja für das Testspiel Manchester United oder das Freundschaftsspiel Manchester United gegen Real Madrid spielen. Usain Bolt für die Red Devils. Hast du das gehört? Wann gibt's dieses Spiel? Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht fest. Das wäre eine Sensation. Ja, eine Nation, ne? Wie will man das machen? Will man den kurz verpflichten? Hose an, Trikot an, Schuhe an, laufen. Das darf man auch bei Testspielen? Das ist ein Freundschaftsspiel. Das darf man. Es ist sicher. Also er wird spielen. Das scheint sicher zu sein. Vielleicht geben sie ihm noch einen Vertrag. 5-Jahres-Vertrag. Man weiß es nicht, ne? Nee, aber das wird doch mal schön. Das Laufduell Cristiano Ronaldo gegen Usain Bolt. Großartig. Ja, das wird schon... Ist schon interessant zu sehen, wahrscheinlich. Also ich muss mich mal ein bisschen hinterhängen. Mal schauen. Kennst du diese Dextro Energy Minz Bonbons? Die habe ich sogar hier. Oh, die schmecken lecker, ne? Ja, ist das. Hast du? Ja, die sind gut. Also ich weiß nicht, ob das Minz ist, das ist, glaube ich, was anderes hier. Ich hab's eben. Welche Farbe hast du? So grüne sind das. Oh, ich habe pinke. Ah. Rein vom optischen her finde ich die sehr schön. Also die schmecken lecker, ne? Ja. Lutschst du gerade so eine... Ich hab mir gerade so ein Ding hier reingejagt. Also ich finde die lecker. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Finnland gegen Frankreich. Ja, das haben wir da eigentlich das letzte Spiel, wo es ein bisschen hätte noch überraschend werden können, sage ich mal, ne? Weil 1-0 nur für Frankreich, ne? Mhm. Wusstest du, dass mein Stammbaum aus Finnland stammt? Natürlich nicht. Woher sollst du das auch wissen? Na gut, aber man kann das mit deinen unglaublich schönen Namen... Die kommen aus Finnland. Ja, mit einem unglaublich schönen Namen hätte man das auch irgendwie finden können. Natürlich. Nee, aber ja, die Franzosen, also was war da los? Ich hab da gar nichts gesehen. Ich hab das nicht mehr. Also es war souverän, die haben gut gespielt, die Franzosen, aber halt eben nur ein Tor gemacht, ne? Und ein Tor. Wer hat das Tor gemacht? Oh. Hab ich da jetzt zu viel? Ich glaube schon, ne? Du fragst jetzt wirklich zu viel, wobei ich dir das gleich sagen kann. Kann ich nochmal sagen, also. Der hieß hier, also es war eine Vorbereitung vom guten Karim Benzema und Abu Diaby konnte das Tor machen. Benzema, wo spielt der? Weißt du das? Nein, ist mir nicht bekannt. Ja, das sagte ich mir nämlich. Ich glaube, der spielt bei Madrid jetzt beinahe schon auf der Bank. Nein? Nein. Nee, aber, also, hast du die Zusammenfassung gesehen? Ich habe die Zusammenfassung auch gesehen. War das knapp, das Spiel, oder was war da los? Es war gut gefightet von Finnland. Puki hatte ein paar Chancen. Hier der Schalker Puki. Puki, ja. Ja. Der hatte ein paar Chancen gehabt, aber sonst war da nicht viel los. Also es war halt eben, die Chancen kamen nicht zustande von Frankreich und ein Treffer kam nur zustande, sag ich mal, ne, vor der Halbzeit. Aber es war souverän, ich sag mal. Man hätte aber auch anders ausgehen können. Also wenn ein Tor gefallen wäre für Finnland. Dann hätte Frankreich vielleicht ein bisschen gewackelt. Hier der gute Ribéry hat auch nicht so gespielt, wie er normalerweise bei, oder jetzt aktuell, sage ich mal so, bei na, wie heißen sie? Wie heißen sie hier? Bei den Dortmundern spielen? Ja, genau. Auf jeden Fall hätte es auch anders ausgehen können. Aber ich sag mal, es hätte beinahe eine Sensation werden können. Ich sag mal, wenn bei einem Ergebnis 1-0 für Finnland, dann hätte man schon anders drüber reden können. Eben, der Pucki, der ist ja sowieso mal für eine Bude gut. Hätte auch reingehen können, eine davon. Ne? Also aber das ist das letzte positive Relikt von Felix Magath, ne? Oder kam der später? Der kam später, glaube ich. Das war ja so, da hat ja Schalke ein Qualifikationsspiel oder sowas gehabt, letztes Jahr irgendwo da in Finnland, bei irgendeinem Verein. Und daraufhin haben alle gesagt, Mensch, Pucki, der muss zu Schalke, und dann kam der irgendwann tatsächlich zur Winterpause oder so, ne? Ja, die hatten ja ein Testspiel, ne? Und da hat ja der Affirei überragend gespielt, 3 Tore gemacht. Nein, davon spreche ich jetzt gar nicht, ne? Nein, ich sag nur, Schalke hat jetzt gerade ein Testspiel und. Ja, ja. Und da hat der Affirei wohl gleich eingeschlagen. Ja. Rausgebracht, Mensch, jetzt. Habe ich dich rausgebracht, ne? Das, alles zerstört. Aber ich glaube, wir sind auch durch, weil du musst auch Formel 1 gucken. Es wäre durchaus hervorragend, wenn ich jetzt hier einschalten könnte. Auf welche Spiele freuen wir uns denn eigentlich nächste am Dienstag? In der Formel 1? Nee, ja. Ja, richtig. Hoffe ich. Habe ich mich schon drauf gefreut, auf den Gag. Am Dienstag, ja, vor allem voran, Deutschland gegen Österreich. Deutschland gegen Österreich. Hast du da sonst eigentlich nichts mehr, ne? Die Spanier, muss man ja sagen, die hatten ein Spiel gegen Saudi-Arabien gehabt, ein Testspiel. Ja. Mit einem rückkehrenden Villa, der 3 oder 2 Tore machen konnte. Ja. Da habe ich mir nicht angeguckt, das Spiel, aber 5-0 war es am Ende gewesen und. Ja. Und da gab es ja auch das Thema Javi Martinez, und da hat der gute Jupp Heynckes hat den spanischen Trainer gefragt, ginge es denn eventuell, wenn man gegen Saudi-Arabien den Martinez eventuell nicht mitnimmt, weil es ja eventuell auch so reichen könnte. Dann haben sie gesagt, ja klar. Haben sie zu Hause gelassen, dass der Martinez sich mal hier schön eine Bude einrichtet und ankommt so richtig in München. Ja, ist ja auch korrekt so erstmal, ne? War ja auch nur ein Testspiel. Das hilft ja auch nur allen Parteien, ne? Ich glaube, Spanien müsste man jetzt suchen, aber ich glaube, die haben jetzt auch nicht das schwerste Spiel jetzt am Dienstag oder am Mittwoch. Wird sich zeigen, ne? Also ich denke mal, irgendwann wird er auf jeden Fall wieder dazu stoßen, der Martinez in Nationalelf, vor allem wenn er jetzt gute Leistungen bei Bayern abliefert, dann darf er da auch wieder Stammelf spielen oder erstmals Stammelf spielen. Ich glaube, der war noch nie Stammelf-Spieler, oder? Martinez in der spanischen Nationalmannschaft? Ja. Nein. Nein, noch nicht, ne? Er war immer deswegen auch nur der Preis von 40 Millionen. Ja. Weißt du? Aber das stört mich jetzt. Sag mal, haben wir nicht mal hier irgendwie die Partien vom nächsten Spieltag? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab so ein paar. Also ich weiß nicht, ob das interessant ist alles, ne? Nordirland, Luxemburg, Schottland, Mazedonien. Interessant. Wen spielt in Italien das nächste Mal? Ja, da frage ich jetzt wieder, ne? Italien, Malta ist auch nicht so. Ja, aber sie müssen punkten, ne? Ja, müssen sie. Aber sonst, ich sehe sogar gar nicht, dass die Spanier spielen. Kann das sein, dass sie komplett spielfrei haben die nächste Dekade? Ich glaube, die Schweizer ja auch. Die spielen ja auch jetzt wieder am Dienstag nicht. Doch, Schweiz spielt gegen Albanien. Oh, ja? Ja, richtig. Ich muss mal kurz einmal gucken hier. Ja. Ob wir hier was. In anderen Podcasts würde man jetzt sagen, Live Research. Richtig. Welchen Podcast meine ich? Den M-Cast, genau. Den M-Cast Neo. Spanien spielt gegen Georgien. In Georgien. Oh, ist ein Hexenkessel. Ist es ein Hexenkessel? Im kriegsgebeutelten Georgien. Ich kann dir auch die Stadt sagen. Nee, das war zu schwierig. Also Tbilisi oder irgendwie sowas. Naja. So hieß aber die Stadt. Frankreich geht ja. Du möchtest Vettel und Alonso. Bist du eigentlich Alonso-Fan? Alonso-Fan, aber auf jeden Fall. Ich bin großer Alonso-Fan. Naja, gut. Es war ja gestern nicht. Wir können ja hier jetzt mal Ferien 2.11 plus machen und. Ich muss sagen, es war gestern ja nicht die reine Leistung, ne? Man hat ja. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich Formel 1 Gucker, aber ich hatte keine Zeit, kann man sagen. Aber du musst einschalten gleich. Also guck dir nicht RTL an, das ist bescheuert. Nee, aber ich muss sagen, die Kommentatoren bei Sky, die sind ganz nett, die sind ganz lustig. Aber die Vorberichterstattung bei. Diese Frau? Wer ist diese Frau? Ja, so man muss es so machen. Man muss sich die Vorberichterstattung genau bei RTL und Niki Laude und so angucken, weil die machen das da super. die laufen da durch die Boxengasse und so, nicht wie bei Sky, da sind die ja in diesem komischen Studio da. Ja, nicht immer, manchmal sind sie auch vor Ort mit dieser Frau halt. Ja, aber da die sind aber im Studio meistens mit Adrian Sutil. Ja, die sind ja in dem Sky Sport News HD Studio, da ist ja immer Adrian Sutil mit so einer Kammerzofe da moderieren, da denke ich mir auch immer, haltet doch bloß die Fresse. Richtig, und ab und zu schalten die mal rüber zu dem. Sind aber lecker, diese Bonbons, ne? Wenn du da mehrere von frisst und Cola nachgibst, dann. Dann platscht mein Kopf. Ja. Dann blubbert's doch raus und dann pupp. Ja. Hier, ja, schön, haben wir noch ein bisschen Physik hier mit in die Sendung gebracht. Haben wir alles drin. Was meinst du, wer gewinnt heute? Alonso oder? Nein, Alonso kann ja nichts werden. Das ist ja 10. Platz gestern. Ach so. Geworden. Das war ja ganz, ganz interessant. Also erst, zweites Q1 und Q2 nennt sich das ja. Ne? Erster Platz noch gemacht. Oh. Und dann hatten die jetzt für das Q3 mit Massa eine unglaubliche Strategie ja gehabt. Massa, der ist ja auch Weltklasse, ne? Ja, unglaublich Weltklasse. bei einem Regentag, da dreht er sich 30 Mal, so viel dreht sich nicht mal dieser, wie heißt der hier, Kartikeyan. Aus Indien, der. Ja, er ist ein reiner Inder, ne? Er ist ein reiner Inder, genau. Er ist ein reiner Inder, würden manche sagen. Reiner Inder. Du glaubst nicht, was ich hier gerade auf sport1.de sehe. Was siehst du? Das Damendirndl von NKD. Nein. Ja. Aber habe ich ja schon. Interessiert mich. Hast du bestellt? Habe ich bestellt, ist noch nicht da. Hätte ich ja sonst im Stadion angezogen. Aber meinst du, Vettel hat eine Chance oder nicht? Vettel soll in der ersten Kurve einen Dreher haben wie damals dieser Kubica 2007. Mhm. Wo er also bist du gegen die deutschen Fahrer? Ich bin, nein. Michael Schumacher freut mich. Freut dich. Mhm. Es ist so eine Feindschaft wie gegen Messi. Also ich hasse Messi, ich hasse Vettel. Mhm. Ja. Ja. Chris. Patrick. Also aber da habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Nö. Ja, das können wir. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Formel 1. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem netten Sonntag. Und alle, die zuhören, jetzt natürlich auch an einen noch schönen Tag. Ja. Hört schön Aftermath mit dem Ricky und glaube ich noch irgendwem. Kommt das wieder? Gibt's das wieder? Ja, es gibt eine Bonus Popcorn-Ausgabe. Unfassbar unterhaltsam. Und ich glaube, es ist mit dem Matze auf diesem Wege nochmal alles Gute. Alles Gute, Matze. Happy Birthday to you. Nee, das machen wir jetzt nicht. Dann kriegt er wieder so einen emotionalen Moment und dann weint er im Podcast. Birthday Nein. to you. Matze, alles Gute, wir lieben dich und du bist wirklich ein unfassbar toller Mensch und vielleicht hört man sich ja nochmal irgendwie in einem Podcast, vielleicht wenn du mal... Auf jeden Fall, da war doch was geplant zwischen euch, Mensch. Was ist da? Ja, was das ist alles, das ist so viel. Bis zeitlich ist das alles so eng. Ja, ja. Aber wir haben da schon eine Lösung gefunden. Nennt sich Folgequatsch Plus. Ah, das ist das Projekt, ne? Das ist das Projekt. Ich wage gar nicht, den alten Namen anzusprechen. Nee, das wagt sich keiner hier. Ich möchte es gar nicht ansprechen. Jetzt haben wir aber genug Zeit totgeschlagen. Patrick, ich bedanke mich. Ja, Chris? War gut, ich bedanke mich auch bei dir. Ja, nichts zu danken. Also es war mir eine Freude und bis demnächst bei Vierecken 2.11er Plus, Vierecken 2.11er Normal. Viel Folgequatsch Plus, kannst ja auch mal dabei sein, wenn es da mal was gibt. Allerdings mache ich die erste mit meinem Kumpel Dennis alleine. Weil da gehen wir nämlich zum Pferderennen. Ist gut so. Und könnt ihr da auch hier so ein Gewinnspiel machen? Ja, aber wir können da bestimmt Pferdewürste essen. Nein, ihr müsst ein Gewinnspiel machen, Mensch. Wo einer denn am Ende ausgewählt wird, der darf dann was aussuchen, was ihr trinkt. Und am Ende nimmt ihr aber gar nicht nur das, was der ausgesucht hat, sondern was ganz anderes. Verstehe ich jetzt aktuell nicht. Patrick, ich bedanke mich. Sendung. Tschüss. Bis demnächst, liebe Menschen. Tschüss.